Contrabanda. Contrabanda. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Theodor W. Adorno. Dieser Satz Theodor W. Adornos, der von 1903 bis 1969 lebte, stammt aus seinem Buch Minima Moralia, das er von 1944 bis 1947 im kalifornischen Exil geschrieben hat, also unter dem Schock des Faschismus und des Holocausts. Diese Sammlung von 153 Reflexionen aus dem beschädigten Leben, so der Untertitel, ist mit einer Auflage von rund 100.000 Exemplaren bis heute Adornos populärstes Buch. Die zitierte Sentenz Adornos stammt aus einem Text, der um das Problem kreist, sich in modernen Zeiten irgendwo häuslich und im Leben einzurichten. In der ursprünglichen Fassung lautete der Satz: Es lässt sich privat gar nicht mehr richtig leben. Wie könnte man zu Zeiten totalitärer Diktaturen, die alle Lebensbereiche durchdringen, privat richtig leben? In den schließlich gewählten Worten liegt eine deutliche Zuspitzung der Aussage, ganz im Sinne seiner Praxis, seiner Thesen brachial zu formulieren. Die Gegenüberstellung von falsch und richtig betont die Notwendigkeit, sich das Gespür für das Richtige nicht nehmen zu lassen und sich eindeutig dafür zu entscheiden. Willkommen im Niemandsland, verehrte Hörerinnen und Hörer, verehrtes Publikum. Es ist Samstag, der 30. Mai 2015. Hier sind wir wieder. Hallo. Live zu hören auf FM hier im Stadtbereich von Großbarcelona bei Contrabanda FM 91.4. Und im Internet unter www.contrabanda.org im Livestream. 2 Stunden. Eine Sendung in deutscher Sprache für Leute hier in Barcelona, die an Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Hier in Barcelona und natürlich auch weltweit. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Wir sind und bleiben ein freies, selbstverwaltetes, selbstfinanziertes Radio, kommerzfrei natürlich, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Am Mikrofon begrüßt Sie Detlef Jeskerts.

ist es nicht. Dass alles nur einmal ist und das ist das letzte Mal, nur einmal gibt. Dass es nur einmal und nicht mehr ist. Und dass das nächste dann das erste Mal ist. Estáis escuchando Ni Man's Land. Un programa no solo en lengua alemana. En Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Niemandslandgeschichte. Antifaschismus in der Bundesrepublik Deutschland. Kulturelle Sprengkraft. Mit Rock und Punk gegen rechts, der kurze Höhenflug der Antifa in den 70er und 80er Jahren. Ein Artikel, geschrieben von Herrn Bernd Langer, erschienen in der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus in der Ausgabe Mai-Juni 2015. Nicht weniger als 75-80% aller Beamten der jungen Bundesrepublik hatten bereits auf Adolf Hitler ihren Amtseid geleistet. Für die 68er Bewegung, die diese Kontinuität radikal in Frage stellte, manifestierte Faschismus sich deshalb nicht mehr in einer Partei oder Person, wie Rudi Dutschke betonte. Der heutige Faschismus steckt in allen autoritären Institutionen, in der Gesamtheit der bestehenden bürgerlichen Institutionen und dem Staatsapparat. Den Letzteren zu sprengen, ist unsere Aufgabe und daran arbeiten wir. Der revolutionäre Anspruch der Bewegung, der hier formuliert wurde, fand natürlich auch auf der kulturellen Ebene seinen Ausdruck. Zu einer der prägendsten linksradikalen Bands in der Bundesrepublik sollten die 1971 in West-Berlin gegründeten Tonsteine Scherben werden, für die außer Frage stand, wo in der Gesellschaft die Menschenjäger und die Schreibtischtäter zu verorten waren. Sie zittern schon um ihren weißen Kragen, sang Rio Reiser und benannte auch klar, wer gemeint war. NPD, Faschisten, Sadisten, CIA, Neckermänner, Genscher, Springer, Krupp. Natürlich überhaupt alle Kriegsgewinnler. Die erste große Herausforderung für den Antifaschismus der bundesdeutschen Linken war das NPD-Deutschland-Treffen am 17. Juni 1978 in Frankfurt am Main. Mindestens 5000 Menschen besetzten den Römerberg vor dem Rathaus, wo die Kundgebung der Neonazis stattfinden sollte. Unter den Demonstranten befanden sich, so der Spiegel damals, härteste Kader verschiedener K-Gruppen, die Stahlkugeln, Steine, Latten, Jauchebeutel bereithielten, um Nazis raus aus der Stadt zu katapultieren. Es kam zur heftigsten Straßenschlacht, die Frankfurt bis dahin gesehen hatte. Ein Lied, das unter dem Eindruck der Kämpfe entstand, auf der Plattenhülle des Albums »Es ist nicht mehr fern, unser Land« finden sich entsprechende Abbildungen, ist »Nazimörder« von der Proletrock-Gruppe Bobo. Sie knüppeln auf die Ausländer. Und heute schon hetzt die Brut gegen die Gewerkschaften, Atomgegner und Jud, heißt es darin. Und schlagt die Nazis jetzt. Nazi-Mörder, Nazi-Mörder, schlagt die Nazis jetzt. Als die Rechtsradikalen im Jahr darauf erneut in Frankfurt aufmarschieren wollten, entstand die Idee, eine Initiative aus England aufzugreifen. In London hatte die von der Socialist Workers Party initiierte Sammelbewegung Anti-Nazi League Ende April 1978 Rock Against Racism ins Leben gerufen. Unter dem Motto Carnival Against the Nazis waren in der britischen Hauptstadt 60.000 bis 80.000 Menschen auf die Straße gegangen. Von diesen Projekten inspiriert, hatte der Kommunistische Bund in Hamburg schon Anfang 1979 die Initiative Rock gegen Rechts gegründet, die dann in Frankfurt eine entscheidende Rolle spielen sollte. In der Mainmetropole gelang es, ein antifaschistisches Bündnis vom DGB bis zur radikalen Linken zu bilden, das am 16. Juni 1979 einen Sternmarsch zum Römerberg mit anschließendem Konzert veranstalten wollte. Am Vorabend wurden sämtliche Demonstrationen von den Behörden untersagt. Das Rockfestival dagegen blieb erlaubt. Ungeachtet des Verbotes demonstrierten etwa 50.000 Menschen. Damit war durch Rock gegen Rechts die bis dato größte antifaschistische Mobilisierung in der Geschichte der Bundesrepublik gelungen. Auf dem Konzert traten vor allem Gruppen aus dem alternativen Milieu auf. Guru Guru, Mrs. Beasley, Straßenjungs, sogenanntes linksradikales Blasorchester, Octopus, Gebrüder Engel, Frankfurter City Blues Band, Schmetterlinge. Musikalisch dominierten Jazz-Rock-Einflüsse. Neben den wenigen bekannten Bands ist Udo Lindenberg zu nennen, der als Prominenter für Aufmerksamkeit sorgte. Nachdem auch im Jahr darauf die NPD-Veranstaltung in Philippsthal bei Eschwege auf diese Weise blockiert werden konnte, gab die Partei ihre Deutschlandtreffen in dieser Form generell auf. Ein großer politischer Erfolg. Damit war ein Trend losgetreten worden. Überall im Land wurden fortan regionale Rock- gegen Rechtskonzerte veranstaltet. Weißland, ja, auf! Ein Feindbild auf! Gibt es zum Dank! Ein wenig Punk! Während die K-Gruppen ab Ende der 70er Jahre zunehmend zerfielen, gewannen die bewaffnet kämpfenden revolutionären Zellen und die Rote Armee-Fraktion an politischem Einfluss. Inzwischen war unter dem Slogan No Future von England ausgehend mit Punk eine neue Musikrichtung entstanden. Das programmatische Schlagwort war nicht so unpolitisch gemeint, wie es den Anschein erweckt. God save the Queen, the fascist regime, they made you a moron, potential H-bomb. Sangen die Sex Pistols und There is no future in England's dreaming. Im gleichen Zeitraum trat in der Bundesrepublik eine neue Generation von Politaktivisten auf den Plan. Die Autonomen lehnten hierarchische Organisation und große strategische Überlegungen ab, führten stattdessen den Kampf ums Hier und Jetzt. Entsprechend verstand man unter Antifaschismus wieder mehr einen antikapitalistischen Kampf. Neonazis galten dabei lediglich als extreme Ausformung des Systems. Die Gefahr eines neuen Faschismus wurde in der Entwicklung zum Polizeistaat gesehen. Gruppen wie Abwärts, Computerstaat von 1980 hieß ihr emblematisches Lied oder Extra Breit mit dem Lied Polizisten von 1981 warnten davor. Den direkten Vergleich hatte die 1979 gegründete Band Slime, deren Musik oft auf antifaschistischen Demos gespielt wurde, schon in ihrem ersten Song gezogen. Bader, Meinhof, hingerichtet im Stammheimer KZ, Polizei, SA, SS. Wir lieben Polizisten in der BRD. Ich will euch mal was sagen. Kommt mal näher her. Ihr seid moderne Nazis. Das steht für uns fest. Komm, lass uns doch in Ruhe. Setzt mir mal ins Tübett. Bullenschweine in der ganzen Welt. Seid mir aller Staaten, stricken Sie mir nicht Geld. Verteidigt euren Schwächter, das ist der nicht Dragon. Die scheiß politischen Freunde, sein Kopf in euch wird doch. Polizei ist das es! Wir sind auch noch BGS! Polizei ist das es! Wir sind auch noch BGS! Als die autonome Szene begann, antifaschistische Punk-Festivals zu organisieren, geschah das auch in Opposition zu den als zu bürgerlich wahrgenommenen Rock- gegen Rechtskonzerten. Solche Massenaufläufe wie in Frankfurt, wo für ein paar Tage mehrere tausend Leute kommen und danach nichts mehr läuft, bringen nichts. Das war eine Massenveranstaltung, wo Leute wie Udo Lindenberg und andere kommerzielle Leute bejubelt wurden, kritisierte die Band Katapult im Juli 1979 die Festivals. Die Punks aus Berlin-Kreuzberg stellten klar, Rock gegen Rechts sagt, wir sind gegen Neofaschismus und Nazis. Wir sagen, es kommt nicht nur darauf an, was gegen irgendwelche Nazis zu machen, sondern auch ganz konkret, was gegen das, was bei uns im Staat abläuft. Bullenterror, Berufsverbote, Todesschuss, Knast, Vernichtung, Hochsicherheitstrakt und so weiter. Das sind für uns die wichtigen Sachen, die wir den Leuten auf unserem Festival vermitteln wollen. Ein wenig In der Szene der Autonomen entstanden während der 80er Jahre Antifa-Gruppen, die das Emblem der 1932 von der KPD ins Leben gerufenen antifaschistischen Aktionen wieder aufgriffen. Musikalisch tonangebend waren in diesen Zusammenhängen nicht nur einheimische Punkbands, sondern auch Gruppen aus dem angelsächsischen Sprachraum. Antifaschistisch im besten Sinne war etwa die britische Band Chumbawamba. Enough is enough is enough. Give the fascist man a gunshot. Mit der Wiedervereinigung und der damit verbundenen Befürchtung, ein viertes Reich könnte heraufdämmern, Slime 1990 sagte das, entwickelte der Antifaschismus sich zum Hauptaktionsfeld der autonomen Bewegung. In dieser Phase war die im März 1990 gegründete autonome Antifa, M aus Göttingen, eine Gruppe, die wichtige Akzente setzte. In theoretischer Hinsicht blieben anfangs Antikapitalismus, Antimilitarismus und Antiimperialismus noch untrennbar mit dem antifaschistischen Anspruch verbunden. Die Antifa M erklärte 1991, Kampf dem Faschismus heißt Kampf dem imperialistischen System. In den Folgejahren verschwanden einstige linke Grundpositionen allerdings zusehends von der Agenda des Antifaschismus, der mehr und mehr durch neoliberale Ideologie angereichert wurde. Dagegen gilt es, den antikapitalistischen Gehalt des Antifaschismus zu verteidigen, denn nur in diesem Zusammenhang macht er Sinn und behält er seine politische und kulturelle Sprengkraft. Bernd Langer, kulturelle Sprengkraft. Mit Rock und Punk gegen rechts. Der kurze Höhenflug der Antifa in den 70er und 80er Jahren. Aus Melodie und Rhythmus, Titelthema Antifaschismus und Musik, Mai, Juni 2015. Nicht auf mich. Compañero, compañera, amigo de la revolución, el cambio empieza acá, en la radio, sobre todo en Niemandsland, a cargo del subcomandante Daddy. 91.4 FM, en contrabanda. Historia o suerte, hasta siempre, papito. Hasta siempre, papito. Gracias, Lucasito. Naja, wer es noch nicht gemerkt hat, meine Damen und Herren, wir sind immer weltweit zu hören. Deshalb auch unsere Grüße weltweit in allen Sprachen und Dialekten dieses Planeten. Das ist unser Ziel. Das heißt, wir versuchen in den nächsten Jahren alle Sprachen der Erde präsent zu haben hier im Niemandsland mit einem Grußjingle und mit einem Gruß an die Hörer und Hörerinnen. Ein Thema, das uns einfach nicht loslässt, ist die Totalüberwachung. Diese unsägliche Super-Stasi 3.0 Planeta. Wenn uns das jemand 1989 erzählt hätte, als die Mauer aufging, dann hätten wir gesagt, unmöglich, wir leben doch in einer Demokratie, das war doch nur das Unrechtssystem im Osten, die haben ihre Bürger bespitzelt. Bei uns wäre das unmöglich. Nun haben wir es multipliziert nicht mit 10, nicht mit 100, nicht mit 1000, multipliziert mit Millionen und wir haben es. Aber es gibt auch Protest. Die NSA, diese Kriminellen, die uns bespitzeln, unsere Daten sammeln, unsere Telefongespräche aufzeichnen, unsere Fotos sammeln, die haben etwas sehr Hinterfotziges noch auf der Hinterhand. Die sagen zum Beispiel, und das ist belegt, dank Snowden wissen wir das alles, der Überwachungswahn hat in der NSA-Sprache noch folgendes Bonbon für uns bereit. In der NSA-Sprache ist eine Demonstration schon ein Low-Level-Terrorism, also ein niederschwelliger Terrorismus. Diese feinen Kriminellen, die im Hinterhalt lauern, sich feige verstecken hinter Mikrofonen und versteckten Kameras, bezeichnen Leute, die für ihre Rechte auf die Straße gehen, als Low-Level-Terroristen. Eine unglaubliche Frechheit, ein unglaubliches Panorama, mit dem wir es hier zu tun haben. Und Gott sei Dank, wie gesagt, gibt es Proteste gegen den Überwachungswahn. Die ziehen nämlich mittlerweile schon durch die ganze Bundesrepublik. In mehr als 30 deutschen Städten haben sich Initiativen gegründet. In Bielefeld zum Beispiel war am 17. Mai der Auftakt. Vergangenes Wochenende demonstrierten ungefähr 1000 Menschen in Hamburg. Am 30. Mai, also heute, geht es weiter in Frankfurt und in Berlin. Gegen Vorratsdatenspeicherung, NSA-Überwachung, die Verstrickung des BND und die Untätigkeit der Bundesregierung. Weitere Demonstrationen unter dem Motto Freiheit statt Angst sollen in den nächsten Monaten deutschlandweit folgen. In der Main-Metropole heißt der Protestslogan abgewandelt Freiheit stirbt mit Sicherheit. Der BND spioniere Menschen und Firmen aus, liefere Infos an die NSA, das Kanzleramt sehe tatenlos zu oder auch weg, heißt es auf einem Flugblatt. Wir haben jede Menge Gründe für die Freiheit, auf die Straße zu gehen, erklärte einer der Sprecher der Datenschützer Rhein-Main, Uli Breuer, am Mittwoch beim Pressegespräch in Frankfurt am Main. Der aktuellste sei, dass der Bundestag nun im Eilverfahren die von zwei höchsten Gerichten als grundrechtswidrig erklärte Vorratsdatenspeicherung einführen will. Das Kabinett hatte just an diesem Tag den Gesetzesentwurf für deren Neuregelung durchgewinkt. Die Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD lässt die Speicherung von Telekommunikationsdaten für 10 Wochen zu. Die Liste der Unzufriedenheit ist lang. Die Datenschützer Rhein-Main wenden sich gegen die Bespitzelung durch in- und ausländische Geheimdienste, gegen lebenslang geltende Personenkennziffern bei der Steueridentifikationsnummer sowie gegen Videoüberwachung des öffentlichen Raums von Betrieben, Kaufhäusern und Gaststätten. Ihr Widerstand gilt dem Datenhandel durch TTIP, TISA und CETA und dem sogenannten E-Health-Gesetz, welches das Bundeskabinett ebenfalls an diesem Mittwoch in Berlin beschlossen hat. Das ist das Gesetz für sichere Kommunikation und Anwendung im Gesundheitswesen. Das Gesetz regelt, dass bis 2018 technische Voraussetzungen geschaffen werden, um medizinische Daten elektronisch zu übermitteln. Bis Ende 2016 soll die Berliner Gesellschaft für Telematik, ein von den Spitzenverbänden des Gesundheitswesens im Jahr 2005 gegründetes Unternehmen dann Verfahren dafür festlegen. Der Einzige, der keinen Zugriff auf diese Daten haben werde, sei der Patient selber, empörte sich Walter Schmidt, ein weiterer Sprecher der Initiative. Es gelte das Recht auf informelle Selbstbestimmung zu verteidigen. 100.000 hätten bislang noch immer keine elektronische Gesundheitskarte, obgleich der Druck der Krankenkassen zunehme, ergänzte der Aktivist Roland Schäfer. Schäfer ist überzeugt, dass der Protest Erfolg haben wird. Selbst das ELENA-Verfahren, elektronischer Einkommensnachweis, auch Jobcard genannt, das in Deutschland ab 2012 hätte eingeführt werden sollen, habe eingestampft werden müssen. Breuer ist also weniger optimistisch. Einzig der Deutsche Journalistenverband Hessen und der Fachbereich Medizin, Kunst und Industrie in Verdi unterstützten die Demonstration in Frankfurt. Gewerkschafter zeigten sich ansonsten eher zurückhaltend, argumentierten, mit Streiks beschäftigt zu sein sowie nach Blockupy neu zu überlegen, wie mit nicht selbst initiierten Demos umzugehen sei. Es dränge jedoch, den Überwachungswahn jetzt zu stoppen, so Schäfer. In der NSA-Sprache ist ja eine Demonstration schon Low-Level-Terrorism, also niederschwelliger Terrorismus. Die Demo ist heute in Frankfurt, Auftakt um 13 Uhr, Wiesenhüttenplatz und in der Nähe des Hauptbahnhofs und in Berlin um 14 Uhr vor Angies Schloss, vor dem Bundeskanzleramt in Berlin, in der Hauptstadt. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Werner. Ich verstehe nicht so ganz, warum die da protestieren und demonstrieren. Also ich finde es schon korrekt eigentlich, diese Definition für Demonstrationen von der NSA. Low-Level-Terrorism, weil, also da stell dir vor, da demonstriert zum Beispiel Pegida oder die katholische Kirche gegen das Recht auf Abtreibung oder eine NPD-Demonstration und so. Also das finde ich eigentlich schon Low-Level-Terrorism. Ich finde schon, dass man das beobachten muss, was da passiert. Ja, ja, scherzhaft natürlich, wenn es gegen die Richtigen ginge, zum Beispiel gegen Rechtsradikale und Menschenfeinde, wäre das natürlich eine nette Definition, die man akzeptieren könnte. Aber es geht die denken erst an letzter Stelle gegen solche Leute. Es geht natürlich zuerst mal gegen Leute, die links stehen, die die Rechte der Arbeiter und Arbeitnehmer verteidigen und die sich gegen die ganzen Schweinereien wehren, die die Großindustrie und die internationalen Finanzmärkte mit ihnen vorhaben. Darum geht's natürlich, ist klar. Ach, um diese geht's, um uns geht's. Ah, vale, okay. Ja, aber dann gibt's trotzdem noch einen interessanten Aspekt dabei. Also wir sind diese Low-Level-Terroristen und so werden wir eingestuft von denen. Und auf der anderen Seite ist unser Recht, Low-Level-Terrorist zu sein, im Grundgesetz verankert, ne? In der Verfassung, in der Konstitution. Also quasi wird es von uns verlangt, dieser Low-Level-Terrorism, oder nicht? Dieses Recht, Terrorist zu sein, ist im Grundgesetz verankert. Wir haben doch das Recht zu protestieren und unsere Meinung zu sagen. Also man verlangt von uns ein bisschen auf dem Low Level, aber doch ein bisschen terroristisch zu sein. Es geht natürlich um das Hoheitsrecht zu definieren, was Terrorismus ist. Dieses Hoheitsrecht haben natürlich bisher immer die Herrschaften, die Herrschenden der Epochen für sich in Anspruch genommen. Schon im Mittelalter war jemand, der im Wald Holz nahm, um in seiner Hütte im Winter ein Feuerchen zu machen, weil er zwei kleine Kinder hat, die froren. Das nannte man im Mittelalter Holzfrevel und das wurde sehr hart bestraft. Dafür wurden sogar die Hände abgehackt. Holzfrevel! Das ganze Holz, der ganze Wald gehörte dem Grafen von Krausewitz oder Zitzewitz. Und dieses Recht, eben weiterhin zu definieren, was ist in unserer Welt, dieses Recht wollen sich auch die Herrschaften und die Geheimdienste natürlich nicht nehmen lassen. Bis jetzt machen sie es natürlich noch im Hinterhalt und feige. Sie haben es in ihren geheimen Listen hinter versteckten Türen, wo sie sich verstecken hinter Lausch- und Spitzelmikrofonen und Spitzelkameras und sagen da untereinander, guckt mal diese Terroristen. Nur ist es rausgekommen, dank Snowden. Jetzt ist es in der Öffentlichkeit und jetzt müssten wir eigentlich überlegen, was wir damit machen und wie wir damit umgehen, mit diesen Verfassungsfeinden, die vorgeben, die Verfassung zu schützen, aber sie kaputt machen, systematisch. Diese Verfassungsfeinde bespitzeln uns und sitzen praktisch im Amt für Verfassungsschutz. Unglaublich, aber das ist die verkehrte Welt und der verkehrte Planet, auf dem wir leben. Also das ist, was der Staat als solcher über uns denkt. Und jeden Tag gibt's neue Bestätigungen dafür, dass es wirklich stimmt. Also ganz konkret hat man jetzt gesehen bei den Wahlen hier in Spanien, sowohl vor der Wahl in der Propaganda als auch nach der Wahl oder den Wahlen besser gesagt. Ne? Da hat also diese neue linke Partei Podemos und ihre Kandidaten und ihre Listen mit anderen zusammen, hat dermaßen gut abgeschnitten, dass jetzt den Alten, die da an den Fründen saßen, der Partido Popular hauptsächlich, dass denen wirklich der Arsch auf Grundeis geht. Also wenn sie schon vor der Wahl Podemos, diese neue Partei, verschrien haben als ETA-Sympathisanten oder die werden von Venezuela finanziert, die wollen hier ein bolivarisches System einführen, dann am Wahlabend ging es schon los und am Montag dann noch mehr. Ne, da kam wieder alles, das wurde hochgekocht, die Gefahr von links. Aber so wird es natürlich nicht gesagt. Ne, da geht zum Beispiel dann eine gewisse Ana Palacios her, früher Ministerin unter Aznar, und vergleicht jetzt also diese Partei sogar mit ISIS, ja, also mit den islamischen Jihadistas, Gotteskriegern oder eine andere, die ist zwar nicht von dieser Partei, aber von einer Schwesterpartei in Navarra, die Landesfürstin dort, ne, die erinnert an die Vor-Hitler-Zeit in Deutschland, um hier über diese neue Partei zu sprechen. Also im Grunde manifestiert sich hier das gleiche Denken wie bei diesen NSA-Geschichten, wo wir eben so eingestuft werden von allen. Am letzten Sonntag gab es hier Kommunalwahlen in ganz Spanien und in einigen autonomen Regionen auch die Wahlen zum Regionalparlament. Hier in Barcelona gibt es nun eine sehr interessante Konstellation. Bei den Wahlen wurde die Barcelona en Comú, die Partei, die alternative Linkspartei von Frau Ada Colau, angeführt als Kandidatin für das Bürgermeisteramt mit 11 Sitzen stärkste Fraktion. Dicht gefolgt von der noch im Rathaus sitzenden CiU, das sind die katalanistischen Rechten, die haben 10 Sitze. Dann dicht gefolgt von einer rechten neuen Partei, das sind die sogenannten Partidos Emergentes, das ist die Partei Ciudadans, das ist eine Protestpartei eigentlich gegen die PP, gefolgt von den sogenannten nominellen Linkskatalanisten, die ERC, dann die sozialistische Partei PSC, die hat auch nur wenige Sitze, nur 4, dann die PP, das ist die Partei der Volkspartei von Ministerpräsident Rajoy in Madrid an der Macht, die hat nur 3 Sitze. Und die ultralinke CUP, das ist eine ultralinke Katalanistenpartei mit 3 Sitzen. Diese Konstellation lädt nun ein zu allerlei Überlegungen, welche Möglichkeit und welche Koalition sich nun bilden kann. Alle sind sich einig, Ada Colau, die Siegerin, muss Bürgermeisterin werden, nur wir sehen das noch nicht. Sie sucht natürlich Kontakte zu den Parteien, die für sie koalitionsfähig sind. Ich glaube, Werner, das ist die ERC und die CUP und die PSC. Das sind die 3 Parteien, die koalitionsfähig wären für Barcelona en Comú. Die anderen natürlich nicht. Und so wie es aussieht, wird es also funktionieren. Ne? Also die gerade diese Parteien da, sowohl ERC als auch die unheimlich jetzt an Bedeutung verloren hat, die Sozialisten, die können sich's nicht leisten, da nicht dafür zu sein, dass diese Kandidatin Bürgermeisterin wird, weil dann wären sie vor den Rest ihres Publikums, ihrer eigenen Wähler, total diskreditiert. Also deshalb glaube ich schon, dass die das schafft, da eine Mehrheit zustande zu bringen. Es gibt natürlich Bestrebungen im Moment und die muss man wirklich sehr ernst nehmen. Es gibt einen großen Druck der hohen Auftraggeber, das ist die Tourismusindustrie, die Bauindustrie, die Finanzmärkte und Hotelindustrie und Banken und Versicherungen. Diese Leute machen natürlich einen enormen Druck, auf Biegen und Brechen zu verhindern, dass Frau Ada Colau hier ins Rathaus kommt. Das würde für diese Leute nämlich einen Geschäftseinbruch bedeuten. Ihr Modell von einer Fun City als Businessstadt wäre damit erstmal für die nächsten 4 Jahre beendet, zumindest in dem Umfang, in dem diese Herrschaften sich das vorstellen. Es würde zum Beispiel dieses Business Center oben am Paseo de Gracia gestoppt. Das ist das Gebäude der früheren Deutschen Bank, wo auch das Konsulat drin war. Da soll ein Luxushotel rein und dieses Luxushotel soll gleichzeitig eine Businesszone öffnen mit irgendwelchen Luxusshops für die Reichen und für die internationalen Businessleute, die hierher kommen und auch bequem shoppen wollen und auch die Stadt genießen wollen an ihren Punkten, wo sie am schönsten ist, nämlich oben auf dem Berg. Ja, der Plan war der, feiner Plan, dieses ganze Gebäude da abzureißen und dann ein neues zu erstellen, das dann nochmal 25, 30 Meter höher sein sollte als das, was jetzt existiert. Und der Plan war da ein 5-Sterne-Hotel hochzuziehen von dieser internationalen Kette Four Seasons. Aber da hat die jetzt die Wahl gewonnen hat, diese Ada Colau, schon klar gelassen, das wird gestoppt, das wird nicht gemacht. Ne? Und tatsächlich, diese Frau ist wirklich, eine Person einfach, ne? Nicht diese klischeehaften Abzugsbilder da, wie der Kandidat von der Convergencia, von der also am Ende knapp verloren hat, ein gewisser Herr Trias, der jetzt im Moment noch Bürgermeister ist. Und da gab es also vor 2 Tagen schon sofort nach dem Wahltag Überlegungen, wie man den jetzt doch noch an der Macht halten könnte, im Amt halten könnte als Bürgermeister, damit die zukünftigen Geschäfte garantiert sind. Und dann gab es den Plan, dass wirklich diese Convergencia von hier, die Nationalisten, mehr oder weniger bei denen, zusammen mit dieser neuen rechten Partei, Ciudadanos, und, man höre und staune, zusammen mit der Partido Popular von der Madrider Zentralregierung, dass die zusammen stimmen sollen. Und da sieht man es eben wieder ganz deutlich. Ne? Großes Geschrei zwischen Madrid und Barcelona, zwischen Convergencia und PP. Ja? Aber wenn es ums Eingemachte geht, ne, da, wo es wirklich interessiert, da gehen sie dann zusammen. Also es gibt keinen Unterschied zwischen PP und CIO. Und hier zeigt sich auch ziemlich klar, Klasse bricht Rasse, sagen wir mal. Ne? Wenn sie also den Nationalismus immer raushängen lassen und an erster Stelle auf ihre Fahnen schreiben und damit beim Volk patriotische Gefühle erzeugen wollen, um sie von allen anderen Themen abzulenken. Wenn es ernst wird, dann entscheiden sie sich direkt für ihre Klasse. Das heißt, für den nationalistischen Gegner sind sie sich nicht zu schade, dem die Hand zu reichen, wenn es darum geht, ein linkes Bündnis in der Stadt zu verhindern. Das ist eigentlich so klar und so entlarvend, dass sich auch wirklich die jungen Leute, die dieser Fahne immer noch hinterherlaufen, fragen müssten, was machen die mit uns? Wie verscheißern und wie verarschen die uns eigentlich? Jedenfalls, die Konstellation, die entstanden ist, ist spannend, interessant. Es ist einiges zu erwarten von dieser Bürgermeisterin. Ich fürchte aber immer noch, dass es da hinter verschlossenen Türen ein ausgehandeltes Modell geben wird, wo diese Frau in letzter Sekunde doch ausgeschlossen werden könnte. Das ist meine Befürchtung, weil es geht einfach um zu viel Geld. Überlegen wir mal. Barcelona ist ein Kuchen, der besteht aus 2,5 Milliarden Euro. 2,5 Milliarden Euro ist für unser einer und für Frau Ada Colau eine völlig abstrakte Zahl und Ziffer, mit der wir so direkt gar nichts anfangen können. Wir überlegen uns gut. Sie hat direkt gesagt, wir streichen die Subventionen für die Rennstrecke an Montmelon. Die kriegen 4,5 Millionen und geben das Geld für die Schulspeisung der armen Kinder, die die Rechten ihnen weggenommen haben. Seitdem wird sogar gehungert. Es gab Anzeichen von ersten Hungererscheinungen hier in Barcelona. Aber diese 2,5 Millionen Euro sind ein gewaltiger Kuchen. Die Privatisierungsprojekte von Krankenhäusern, von Hafenanlagen, von Küstenstreifen, von großen Teilen dieser Stadt ist ein riesiger Batzen, auf dem die begehrlichen Augen der Finanzmärkte, wie wir das so schön nennen können, liegen. Und da wird es einiges an Widerstand geben aus diesen Kreisen, und wir wissen ja, diese Leute arbeiten auch mit den schmutzigsten Mitteln, um zu verhindern, dass die Stadt in die Hände von diesen linken, wie sie das nennen, Chaoten fällt. Ein rechter Politiker hat schon gesagt, das ist keine Assemblea wie in Canvias. Das heißt, das ist keine Vollversammlung wie in einem besetzten Haus, das Rathaus von Barcelona, sondern hier wird ernsthaft nach ihren Auffassungen ernsthaft mit Krawatten, Stöckelschuhen und teuren Gucci-Klamotten gearbeitet am Wohl unserer eigenen Wenste, Bäuche und Bankkonten im Ausland. Und da haben Sie recht, so einfach gehen die nicht weg. Naja, also das finde ich auch. Da ist es ganz klar, da Widerstand wird es geben natürlich. Von wem ist auch klar, von den eigentlichen Machthabern im Land, von Unternehmer, multinationalen Konzerne, Banken und so. Wahrscheinlich können sie nicht verhindern, dass die Frau ins Amt kommt und eingesetzt wird als Bürgermeisterin, aber natürlich ist ja jetzt schon losgegangen, ne? Da sagt zum Beispiel der Arbeitgeberpräsident Joan Rossell, allerdings sagt er das nicht nur in Bezug auf Barcelona, sondern über generell ganz Spanien, sagt er, an alle Parteien gerichtet, sagt er doch, vergesst eure Wahlprogramme, die Wahlen sind vorbei. Jetzt wird's ernst, jetzt ab jetzt geht's ums Geschäft. Ne? So redet er daher, vergesst euer blödes Geschwätz von letzter Woche, jetzt geht's an die Sache. Jetzt geht's um die Flöhe, die und, holen wir uns. Und die nochmal zu der Kandidatin da, also dass das wirklich eine fantastische Person ist, bis jetzt oft kennt man das ja, ne? Einmal gewählt, dann geht es nur noch darum abzuscheffeln, aber also ich glaube, das ist hier nicht zu erwarten, bei dieser Frau und den Leuten, die sie unterstützen, natürlich. Und zum Beispiel, zurzeit gibt es hier in Barcelona diesen Streik von Movistar, von den Beschäftigten da, von dieser Unterabteilung von Telefonica, schon seit mehreren Wochen, kriegen natürlich keinerlei Unterstützung, müssen den Streik selber finanzieren und versuchen irgendwie zu überleben. Und dieser Streik wird natürlich unterstützt, sowohl von dieser Koalition, von der Ada Colau, wie auch von CUP. Das ist diese nationalistische, aber doch irgendwie radikale linke Partei. Und die unterstützen diesen Streik von Movistar. Und jetzt gestern Abend, die haben jetzt schon seit einer Woche wieder ein Büro besetzt, das Zentralbüro von Movistar, sind da drin. Und da geht dann die Ada Colau hin, unterstützt das öffentlich und zieht sich sogar dieses Solidaritätstrikot über, wie alle, die da den Streik unterstützen. Und das deutet doch darauf hin, dass das weiterhin läuft. Ne? Und dann auch noch wird befragt von Journalisten dieser unsägliche Philipp Putsch, also ein ganz reaktionärer, autoritärer Typ, der war früher Polizeiminister hier in Katalonien und jetzt verantwortlich ist er für Knüppelorgien, ja, gegen genau die Leute von der Bewegung 15M, 15. Mai, die nun die Wahlen gewonnen haben. Ja, und die auch jetzt natürlich alle diesen Streik unterstützen. Und dann stellt er sich doch vor die Kamera, dieser Typ. Also jetzt ist er übrigens zuständig für die Beziehung mit der Wirtschaft oder so, weiß nicht genau, wie das heißt. Dann stellt er, also zwei von seinen Brüdern sind auch in Korruptionsfälle verwickelt, fällt mir gerade ein. Ja, stellt er sich hin und sagt, also war ganz klar, dass er sich auf die Ada Colau bezieht und sagt, also der Wahlkampf, die Wahlkampfperiode ist jetzt vorbei, jetzt sind wir nach den Wahlen, ja? Jetzt müssen wir wieder ernsthaft vorgehen. Die haben sich schon alle gemeldet, auch die Guardia Urbana, eine Polizeitruppe hier in der Stadt, die für die Stadt Barcelona zuständig ist, die verwickelt ist in Fälle von Mord und Totschlag, wirklich brutale Fälle von Misshandlung von Gefangenen und für ihren nicht zimperlichen Einsatz bei allen möglichen Demonstrationen. Diese Leute haben schon aufgestöhnt, haben sich schon jetzt als Opfer hingestellt und haben gesagt, das ist eine Bürgermeisterin, die gegen unsere Interessen sein wird. Das heißt, die beginnen jetzt schon zu jammern, obwohl ihnen noch gar nichts passiert ist. Diese Leute sind also wirklich fürchterlich. Sie machen aber einen Druck. Sie machen im Vorfeld schon einen unglaublichen Propagandadruck von allen Seiten. Unternehmerverbände, Polizeiverband, die Pöstcheninhaber in den Gremien zwischen Wirtschaft und Politik, Lobbyistenverbände, die drücken natürlich auf die Bürgermeisterin in Spe. Das Gute bei dieser Bürgermeisterin in Spe ist aber, sie ist bis jetzt zumindest, und ich glaube, das wird sie auch beibehalten, unkorrumpierbar. Sie lässt sich einfach nicht kaufen. Das hat man wahrscheinlich schon ganz klar gesehen. In ihrer Akte steht wahrscheinlich ganz oben, nicht zu kaufen. Und damit können diese Herrschaften natürlich dann immer wenig anfangen, wenn auf der Personalakte in den Dossiers ganz oben drauf steht, unkäuflich, dann haben sie ein Problem. Einschüchtern können sie nicht. Dazu ist die Macht, die hinter ihr steht, zu groß. Das kann man mit einer kleinen Bezirksvorsitzenden für einen Unterausschuss für Urbanistik, das hat man hier gemacht. Man hat dann Telefonanrufe, eine Telefonkampagne gestartet mit Todesdrohungen. Man ist in die Wohnung eingebrochen, hat ihren Computer geklaut. Das ist alles hier passiert in der Stadt. Das kann man nun mit der Frau Ada Colau nicht mehr machen. Dazu ist die Bewegung einfach zu groß und zu breit. Das heißt, sie zu kaufen geht nicht, sie einzuschüchtern geht im Moment auch nicht, also muss man sie irgendwie umarmen, aber so eng umarmen, dass sie sich kaum noch bewegen kann. Das heißt, man wird wahrscheinlich eine Mischung machen aus Diffamierung, die wird systematisch sein, die wird ab jetzt also jeden Tag systematisch kommen, man wird versuchen, Schmutzflecken zu finden in ihrem Umfeld, in ihrer Vergangenheit, in ihrer Umgebung, die wird man dann systematisch dem dumpfen Volk, das wenig weiß, präsentieren in einem Dauerprogramm und man wird dann andererseits versuchen, sie zu umarmen, sie zu umgeben mit so vielen Leuten, mit so einem engen Netz an Aufpassern, dass sie sehr wenig Spielraum hat. So wird es ungefähr werden, meine Damen und Herren. Wir werden abwarten, wir werden weiter über diesen Prozess berichten. Im Moment herrscht immer noch euphorische Stimmung vor beim Wahlvolk und bei den Wählern von Ada Colau. Das war wirklich ein tolles Fest letzten Sonntag, oder? Das war letzten Sonntag wirklich ein unglaublich schöner Moment. Eine kleine Sternstunde, vielleicht nicht der Menschheit, aber eine Sternstunde der Stadt hier in Barcelona. Wir haben es zumindest genossen, oder? Ja, wir haben das jetzt so berichtet aus der, sagen wir, aus der Frosch-Perspektive von hier aus, von Barcelona aus. Aber aus der Vogelperspektive, wenn man ganz Spanien anguckt, wie sieht's da aus? Ne? Also es war Kommunalwahlen hier in Barcelona, aber auch in ganz Spanien. Überall wurden die Rathäuser und die Bürgermeister gewählt. Wie war das Resultat da? Ähnlich, muss man sagen, ähnlich wie in Barcelona. In Madrid zum Beispiel bekommt mit der vergleichbaren Liste auch mit einer Frau an der Spitze, Manuela Carmena, gewinnt dort die Wahl, hat aber natürlich auch nicht die absolute Mehrheit, muss sich jetzt auch Unterstützung suchen, aber auch da ist also diese PP weg, ja, und sogar in Valladolid, man ist sowieso verschrien als eine faschistische Gegend. Ja. Da sitzt schon seit Jahrzehnten ein gewisser De la Riva, ein Gynäkologe, als Bürgermeister im Rathaus, ein faschistisches Schwein und sexistisch und arrogant wie nur irgendwas. Und jetzt wird er auch abgesägt. Also das, was in den großen Städten passiert, ist ja normalerweise das, was dann später im Rest vom Land passiert. Und es waren eben außer diesen Kommunalwahlen auch noch Wahlen in vielen Autonomien, in diesen sogenannten Landesregierungen. Und auch dort hat diese PP, diese Partido Popular, nur noch in einem Land, glaube ich jetzt, in Ceuta, absolute Mehrheit. Und überall steigt eben die Unterstützung für so linke Parteien oder Bündnisse haben unheimlich zugenommen überall. Leider. Also glaube ich, die Zahlen sind, dass die PP da in Gesamtspanien 2,5 Millionen Stimmen verloren hat. Die andere große Partei, die sogenannten Sozialisten, 500.000 so ungefähr. Also wie gesagt, Podemos und diese Leute haben sehr stark zugenommen. Was leider auch sehr stark zugenommen hat, ist eine andere neue Partei, diese Ciudadanos, die im Grunde ja für viele alte PP-Wähler jetzt ihr Rettungsanker ist. Die sind genauso rechts, noch ein bisschen moderner, neoliberaler. Da werden dann die gewählt. Und das ist auch, was jetzt in Zukunft passieren wird. Ne? Die werden unterstützt aus Unternehmerkreisen, von Banken finanziert und gleichzeitig eben diese Hetz- und Verleumdungskampagne gegen die Podemos-Partei. Das wird in den nächsten Monaten verstärkt so sein. Ne? Niemandsland. Wir machen ein anderes Radio. Wir bringen andere Musik. Wir mischen die Sprachen. Niemandsland, 91,4 FM in Barcelona. Gut, es fällt Ihnen schwer, die Macht aus der Hand zu geben. Die Macht heißt natürlich, die Hand auch in der Kasse zu haben, in den Kassen mit den öffentlichen Geldern. Und das ist natürlich für diese Herrschaften, die sich jahrelang bedient haben an befreundete Unternehmer und Familienangehörige, die öffentlichen Gelder weitergereicht haben. Für diese Leute ist das bequeme, faule Leben jetzt erstmal vorbei. Und wir wissen ja selber, wie Leute reagieren, wenn man ihnen das bequeme, faule Leben ein bisschen erschwert. Dann fangen sie an, um sich zu schlagen. Wir wollen hoffen, dass da nichts Bösartiges bei rauskommt, sondern dass es gelingt, die Situation zu kontrollieren und dass die Parteien, die nun gewählt wurden, eben fähig sind, auch diesen Vorsprung, den sie jetzt haben, zu verteidigen, auszubauen und damit wirklich etwas Nützliches zu machen, dass das Ganze nicht wieder endet, wie in so vielen Aufbrüchen, hießen sie nun in den 80ern Mitterrand oder hießen sie später Schröder, Fischer oder Willi wählen. Irgendwann landete das Ganze doch immer wieder in einem systemkonformen Politikmanagement von oben. Jedenfalls, wir freuen uns. Frau Ada Colau ist die Bürgermeisterin in Spe und wir hoffen, dass sie bald auch Bürgermeisterin ist und dass dann bessere Zeiten für viele Leute hier in der Stadt anbrechen. 91,4 FM, Niemandsland, meine Damen und Herren, es ist wie immer ein wunderschöner Samstagvormittag, mittlerweile kurz vor 11. Ein Lied, dann kommen wir mit den Katastrophen und gemischten Meldungen. Jo! Daran erinnert, was ich an ihr mag. mir schwer, mein Lachen zu verbeißen, dabei sah ich kaum die Hälfte. Und weiß wegzusehen, würde kaum was helfen. Es heißt, dass etwas Neues beginnt, wo etwas anderes endet. Denkst du, dass das stimmt? Ich mache dir nicht gerne Komplimente, aber ich würde es tun. Deine Augen sind so blass heute Mittag, du musst dich ausruhen. Als du da unten saßt und geweint hast, log ich, alles wird gut. Und ich wünschte, dass du irgendwann das Gleiche für mich tust. Siehst du in meinen Augen, dass etwas bleibt, das du später. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Meine Damen und Herren, wir beginnen den Katastrophenblock vom heutigen Samstag, dem 30. Mai 2015. Zuerst einmal eine Nachricht vom Planeten Erde. Weltweit hungern 795 Millionen Menschen. Die Zahl der hungernden Menschen in der Welt ist nach einem UN-Bericht leicht gesunken. Dennoch haben immer noch etwa 795 Millionen Menschen zu wenig Nahrung. Das geht aus dem Welthungerbericht 2015 hervor, den drei UN-Ernährungsorganisationen am Mittwoch in Rom vorgestellt haben. Zu Beginn der 1990er Jahre habe die Zahl der Hungernden noch bei mehr als einer Milliarde Menschen gelegen. Als Gründe für die Entwicklung gelten unter anderem das Wirtschaftswachstum in Ländern wie China und eine produktivere Landwirtschaft. Eine Nachricht aus Spanien. Madrid. Spaniens Verfassungsgericht hat auf Betreiben der Regierung in Madrid ein regionales Gesetz gegen Zwangsräumungen gekippt. Das Gericht in Madrid erklärte am Dienstag die Regelung, die die Regierung der Region Andalusien im April 2013 erlassen hatte, für verfassungswidrig. Mit der Regelung konnten Banken jeweils bis zu 3 Jahre lang daran gehindert werden, Häuser von überschuldeten Familien zwangsräumen zu lassen. Am letzten Samstag hatten wir kurz hier berichtet über die Proteste gegen den Riesen, den Pestizidriesen Monsanto. In etwa 400 Städten in Europa, Amerika und Afrika gingen am letzten Wochenende Demonstrationen gegen genmanipuliertes Saatgut und den Einsatz von Pestiziden bei Monsanto auf die Straße. Zehntausende Menschen haben also weltweit gegen den US-Agrarriesen Monsanto und den Anbau genetisch veränderter Pflanzen demonstriert. In Paris folgten am vergangenen Samstag bis zu 3000 Menschen dem Aufruf mehrerer Umweltschutzorganisationen. Sie warnten insbesondere vor den gesundheitlichen Gefahren von Monsantos Pflanzenschutzmittel Roundup, dessen Wirkstoff, Achtung, von der Weltgesundheitsorganisation WHO kürzlich als wahrscheinlich krebserregend eingestuft worden war. Deshalb auch die Rufe Monsanto Mata, Monsanto tötet. In der Schweiz beteiligten sich 2500 Demonstranten an dem Marsch gegen Monsanto, der vor 3 Jahren von dem Bündnis Occupy ins Leben gerufen worden war. Sie protestierten in Basel und in Morges, wo das US-Unternehmen seinen Europasitz hat. Insgesamt machten Demonstranten in etwa 400 Städten in Europa, Amerika und Afrika ihrem Ärger über genmanipuliertes Saatgut und den Einsatz von Pestiziden Luft. In Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou verlangten die Protestteilnehmer ein 10-jähriges Moratorium für den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen, um die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken zu untersuchen. Wir sollten wissen, woraus unsere Nahrung besteht, sagte eine Demonstrantin in Los Angeles. In der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro beschuldigten Aktivisten Monsanto des Bioterrorismus. Der US-Konzern äußerte sich auf AfP-Anfrage zunächst nicht zu den Protesten. Die Nachrichten der ARD von den Kollegen in 100 Sekunden. Hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Nach Wiederwahl Blatters zum FIFA-Präsidenten. Der umstrittene Chef des Fußballweltverbandes gibt heute in Zürich eine Pressekonferenz. Die Wahl gestern war überschattet von schweren Korruptionsvorwürfen. Nach Medienberichten geht die US-Steuerfahndung von weiteren Anklagen aus. Merkel weist Vorwürfe im Streit über mögliches No-Spy-Abkommen mit den USA zurück. In der Süddeutschen Zeitung bestritt sie, das Kanzleramt habe die Öffentlichkeit vor der Bundestagswahl in die Irre geführt. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hatten die USA damals kein konkretes Angebot für ein Abkommen gemacht. Russland verhängt Einreiseverbote gegen europäische Politiker und Militärs. Wie der niederländische Ministerpräsident Rutte mitteilte, sei eine entsprechende Liste mit 89 Namen an mehrere EU-Botschaften geschickt worden. Nach Medieninformationen sind davon auch mindestens 7 Deutsche betroffen, unter ihnen die Grünen-Politikerin Harms. Anschlag in Pakistan. Nach Behördenangaben stürmten Bewaffnete 2 Busse und entführten zahlreiche Passagiere. Mindestens 19 Menschen wurden getötet, etwa 50 wurden wieder freigelassen. Wer hinter dem Angriff steckt, ist noch unklar. Gründer der illegalen Internethandelsplattform Silk Road zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine Bundesrichterin in New York verkündete das Strafmaß gegen den 31-jährigen Ross Ulbricht. Über Silk Road wurden unter anderem Drogen, Hackersoftware und gefälschte Ausweisdokumente verkauft. Und das Wetter? Heute wechselhaft mit gelegentlichem Sonnenschein im Norden sowie in Alpennähe teilweise gewittrige Schauer, 12 bis 21 Grad. Madrid-Barcelona. Bei den Regional- und Kommunalwahlen in Spanien hat die konservative Volkspartei PP des spanischen Ministerpräsidenten Rajoy am vergangenen Sonntag starke Einbußen erlitten. Sie verlor 2,5 Millionen Stimmen und erzielte ihr schlechtestes Ergebnis bei Regionalwahlen seit mehr als 20 Jahren. Ähnlich erging es der sozialdemokratischen sozialistischen Partei PSOE. Sie bekam 25% der Stimmen und verlor damit etwas mehr als 700.000 Wähler. Zwar ist die PP mit 27% der Stimmen landesweit noch die stärkste Partei, hat aber außer 10,5 Prozentpunkten gegenüber 2011 auch ihre absolute Mehrheit überall verloren. Insgesamt standen am Sonntag in mehr als 8.000 spanischen Städten und Gemeinden die Bürgermeister zur Wahl. In 13 von 17 Regionen die Regierungschefs. Die Metropolen Madrid und Barcelona könnten bei entsprechenden Koalitionsvereinbarungen künftig von linken Bürgermeisterinnen regiert werden. Manuela Carmena, pensionierte Richterin und Kandidatin der von Podemos Wir Können unterstützen Linksallianz Aura Madrid, Madrid Jetzt, liegt nur einen Punkt hinter der PP-Kandidatin Esperanza Aguirre. Dies könnte in der Hauptstadt das Ende einer 24 Jahre währenden PP-Bürgermeisterschaft bedeuten. Eine knappe Mehrheit erreichte Frau Ada Colau, ehemalige Vorsitzende der Plattform gegen Zwangsräumungen und Kandidatin des Bündnisses Barcelona en Comú, das unter anderem von Podemos und der Vereinigten Linken getragen wird. Colau setzte sich gegen den bisherigen Bürgermeister Xavier Trias von der katalanisch-christdemokratischen CiU durch, die sich für eine Unabhängigkeit Kataloniens einsetzt. Thema Bundesnachrichtendienst. Die SPD arbeitet an einem Konzept, wie der Bundesnachrichtendienst BND per Gesetz neu ausgerichtet werden sollte. Wir brauchen einen grundlegenden Neuanfang bei der Kommunikationsaufklärung im Ausland. Das sagt Christian Fliesek, der ist SPD-Obmann im NSA-Untersuchungsausschuss. Unter anderem wollen die Sozialdemokraten den BND verpflichten, nur noch Daten entsprechend dem eigenen Aufgabenprofil zu sammeln. Das heißt nicht nach dem, was die Amerikaner ihnen geben. Auch Partnerdienste wie die NSA dürften keine Daten mehr erhalten, die nicht durch das eigene Profil gedeckt seien. Ein besonderer Schutz von EU-Bürgern soll zudem gesetzlich verankert werden. Einzige Ausnahme: Terror, Waffen und Drogenhandel. Zur Kontrolle der Aktivitäten will die SPD die G10-Kommission ermächtigen. Sie soll laut Fliesek massiv gestärkt werden. Ohne Genehmigung durch das Gremium dürfe es keine Aktionen mehr geben. Eine anlasslose Massenspeicherung durch die Dienste soll unterbunden werden. Eine Nachricht zum G7-Gipfel. Vom 26. Mai bis zum 15. Juni können Reisende an den deutschen Grenzen wieder kontrolliert werden. Es gibt also wieder Grenzkontrollen in der Europäischen Gemeinschaft. Das geht aus Unterlagen der Bundespolizei hervor. Hintergrund ist der G7-Gipfel im bayerischen Elmau. Derartige Kontrollen hätten sich schon bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 und beim Treffen der Staats- und Regierungschefs 2007 in Heiligendamm nachhaltig positiv ausgewirkt, heißt es in einem Schreiben des Bundespolizeipräsidenten in Potsdam. Die Überwachung bietet die Möglichkeit, den Aktionsraum für, Achtung, grenzüberschreitend agierende Straftäter und Störer nachhaltig einzuschränken. Das sind die Demonstranten schon mal per se. So werden sie eingestuft. Generell rechnet das Bundesinnenministerium offenbar mit ernsten Zwischenfällen. Die Erfahrungen aus anderen Ländern und die eigenen Erkenntnisse ließen mit hoher Wahrscheinlichkeit gewaltsame Ausschreitungen erwarten. Diese stellten eine erhebliche Bedrohung für die Sicherheit dar. Die Grenzen sollen aber nicht durchgängig, sondern lageangepasst und flexibel kontrolliert werden. Dabei gelte eine niedrige Einschreitschwelle gegenüber gewaltbereiten Protestteilnehmern, heißt es in dem Papier. Fahren wir da hin? Ja, wenn es passt, fahren wir hin. Und nächstes Wochenende dann? Bewegen uns auf einer niedrigen Einschreitschwelle. Dann können wir aber nächste Woche keine Sendung machen. Naja, machen wir von da. Müssen wir uns entscheiden. Senden wir. Okay. Gut, pass auf, du fährst hin und ich mache hier die Sendung und du schickst mir dann über WhatsApp deine Berichte. Kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir zum Thema Asyl. Deutschland hat in den ersten drei Monaten 2015 so viele Flüchtlinge anerkannt wie seit Jahren nicht. Insgesamt wurde jeder zweite Antrag bewilligt. Bei Flüchtlingen aus Syrien, Eritrea und dem Irak lag die bereinigte Schutzquote bei fast 100%. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, hat in 6 Fällen auch Flüchtlingen aus Mazedonien Schutz gewährt, obwohl die Bundesregierung den Balkanstaat erst im November 2014 als sicheres Herkunftsland eingestuft hatte. Grundsätzlich werden Asylanträge schneller bearbeitet als in der Vergangenheit. Das ist ja immerhin eine ganz gute Nachricht für die Leute, die davon abhängig sind, dass schnell was für sie getan wird. Dann, Werner, ich zeig dir mal ganz groß, das Titelbild im Spiegel von dieser Woche ist ein Bild des Papstes. Der Entfesselte steht da, die fröhliche Fehlbarkeit des Papstes. Und dann sieht man verschiedene Gesichter, die sind zusammengeschnitten als Collage des Papstes, wie er lächelt, lacht, feixt, grinst und in alle Richtungen guckt. Und aus diesem Bericht werde ich gleich mal kurz ein bisschen zitieren. Das ist ja immerhin der heilige Mann. Man muss ja dazu sagen, also mindestens aus meiner Sicht, mir ist dieser Typ eigentlich gar nicht unsympathisch. Ne? Francisco heißt er, im Vergleich zu allen seinen Vorgängern. Hm. Ne? Erstmal aber jetzt, gestern hat er mir doch ein bisschen leid getan. Da kam eine Nachricht anlässlich eines Besuches von Messi im Vatikan, wo er also dem Messi gestanden hat, dass er ihn noch nie hat spielen sehen. Ja? Und warum? Nicht etwa, weil er sich nicht für Fußball interessierte. Er hatte auch in Argentinien seinen Lieblingsverein, zu dem er sich immer noch bekennt. Aber wie ist es möglich, dass er Messi, den besten Fußballspieler der Welt, noch nie hat spielen sehen? Das kommt daher, weil er vor, weiß der Teufel, 20 Jahren irgendjemand, einer Nonne, glaube ich, versprochen hat, dass er nicht fernsehen würde. Ja? Und daher kommt es also, nicht fernzusehen ist vielleicht ein guter Rat für Leute, die irgendwie noch ihr Restbewusstsein bewahren wollen. XY meldet erste Ergebnisse. Fast 6 Millionen Gläubige wurden bei Audienzen im Jahr 2014 beim Papst gezählt. Was in den Augen vieler für diesen Papst spricht, Franziskus bricht mit Überkommenem und löst dadurch Fesseln, so der Spiegel in seinem lang angelegten Bericht über ihre Heiligkeit. Die Finanzen der skandalbefrachteten Vatikanbank lässt er von externen Fachleuten ordnen, das ist schon mal gut, und die Reform der Kurie durch Kardinäle vorantreiben, die zuvor eher wenig mit dem päpstlichen Regierungsapparat zu tun hatten. Er ermutigt seine Kirche, über Familie, Ehe, Sexualität zu diskutieren und wird nicht müde, ob auf Lampedusa oder an der Copacabana, für mehr Barmherzigkeit und Solidarität mit den Armen und Abgehängten zu werben. Und dieser Papst ist politisch, bezieht Positionen, auch unbequeme. Er weicht nicht aus, er mischt sich ein. Einer 4-stündigen Gebetsvigil für den Frieden in Syrien folgt die Vermittlung der Wiederannäherung zwischen Kuba und den USA zum Beispiel. Die Kardinäle? Franziskus eckt an bei den Türken, weil er den Genozid an den Armeniern als solchen benennt. Und er provoziert, weil er Palästina als eigenständigen Staat akzeptiert. Und nur für die Händler bestimmt. Trotzdem, so fährt der Spiegel fort, vorwiegend versteckt, aber immer vernehmlicher, grummeln im dritten Jahr dieses Pontifikats kirchenintern die Kritiker. All jene, denen der Mann aus Buenos Aires nicht geheuer ist, angeblich zu autoritär im Führungsstil, zu raffiniert in der Selbstvermarktung, zu wenig beschlagen in Fragen der Doktrin. Naja, da weiß man schon, wo es herkommt. Der Schriftsteller Martin Moselbach, ein ziemlich reaktionärer Typ übrigens, erhebt sogar öffentlich den Einwand, dieser Papst profiliere sich auf Kosten der Kirche. Er werfe flotte Sprüche in den Raum, glänze durch Anpassung an den Zeitgeist und schere sich wenig um Traditionen. Dazu gibt es übrigens im Spiegel auch ein langes Interview mit diesem Herrn, mit diesem rechten Herrn, der den Papst so hart kritisiert. Gut, noch eine kurze Ausführung. Tatsächlich, so fährt der Spiegel fort, gibt nicht nur der Theologe Bergoglio Rätsel auf, sondern auch der Mensch. Der Theologe Bergoglio ist der Papst, ist sein bürgerlicher Name. Die ewig sanfte Stimme täuscht über Wortwahl und Widersprüchlichkeit dieses Papstes hinweg. Eines Mannes, der es fertigbringt, seinen Kardinälen, Achtung, spirituelles Alzheimer vorzuwerfen und Gläubige zu ermahnen, sich nicht wie die Karnickel zu vermehren. So, mit diesem Papst haben wir es zu tun, mit diesem Papst hat die Kurie es zu tun und mit diesem Papst, kann man sich vorstellen, sind bestimmte Herrschaften natürlich sehr, sehr, sehr unzufrieden. Das Massenmedium macht. Vielleicht ist er insgeheim auch Mitglied bei Podemos und wir wissen das nur nicht. Oder wird er von der NSA eingestuft als Low-Level-Terrorist? Das könnte auch sein. Klar, die haben ja so Akten auch über prominente und hervorragende Individuen in der Welt der Macht und der Prominenz. Denken wir nur an Leute wie John Lennon. Nachher hat man erst erfahren, auf wie viele Listen vom US-Geheimdienst er stand und wie viele Attentate gegen ihn wahrscheinlich insgeheim geschmiedet und geplant waren. Und irgendwann hat es ja auch geklappt. Diese Leute sind immer unbequem für die etablierten Mächte mit ihren Privilegien und ihren verknöcherten Strukturen. Und ja, wollen wir mal abwarten. Der Papst ist also ein Wundermann. Kommen wir zu einem Fall von Polizeigewalt in Deutschland, der die Öffentlichkeit dann doch endlich mal hochgeschreckt hat. Seit Monaten gab es interne Hinweise. dass bei der Bundespolizei am Bahnhof in Hannover erschreckende Zustände herrschten. Der Spiegel fragt, warum schritt eigentlich niemand ein? Wenn zutrifft, was ihm vorgeworfen wird, dann hat Thorsten S. im Beruf eine andere hässliche Seite gezeigt. Er gilt nämlich als netter Kerl. Seit einigen Tagen steht der 39-Jährige im Mittelpunkt einer Affäre, die das Zeug hat, das Vertrauen in die Polizei zu erschüttern. Hab den geschlagen, gequiekt wie ein Schwein. Dann hat der Bastard erstmal den Rest gammeliges Schweinefleisch aus dem Kühlschrank gefressen vom Boden. Sätze, die entsetzen, Sätze, die sich festsetzen, schreibt der Spiegel hierzu. Mit jenen Worten soll Polizeiobermeister Thorsten S. via WhatsApp gegenüber Kollegen geprahlt haben, wie er auf der Wache mit einem Afghanen und einem Marokkaner umgesprungen sei. Der NDR hat die Nachricht zuerst veröffentlicht, dazu dieses Foto, eines der beiden mutmaßlichen Opfer am Boden liegend, die Hände gefesselt, das Gesicht augenscheinlich schmerzverzerrt. Amnesty International nannte, was auf der Wache der Bundespolizei am Hannoveraner Hauptbahnhof womöglich passiert ist, Folter. Das klingt nach Abu Ghraib, nicht nach Niedersachsen, nicht nach einer deutschen Dienststelle im Jahr 2015. Die Affäre ins Rollen gebracht haben zwei Kollegen von Thorsten S. aus der Bundespolizeiinspektion in Hannover. Am 7. Mai erstatteten sie über einen Anwalt Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. 6 Tage später stellte das Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus des Polizisten im Landkreis Schaumburg aus, unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt. Liebe Freunde, der Herr sprach, hebe deine Augen auf. Eine Nachricht für alle, die gerne Hühnchen essen. Hühnchen oder Hähnchen? Da gibt es was sehr Ekelhaftes zu berichten, aber es muss gesagt sein, damit wir gewarnt sind und aufpassen. Wenn es uns plötzlich mal schlecht wird und wir nicht wissen, warum, dann überlegt, ob ihr Hähnchen gegessen habt. Auf frischem Hähnchenfleisch finden sich bei 2/3 aller Proben multiresistente Keime. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor. Danach wurde im Jahr 2013 insgesamt 144 Mal frisches Hähnchenfleisch aus dem Handel untersucht. In 95 Fällen fanden die Prüfer sogenannte ESBL-Keime, die gegen mehrere Antibiotika resistent sind. Das entspricht fast 66% aller Proben. Das ist eine alarmierende Angelegenheit, denn diese Keime sind das Produkt der industriellen Tierhaltung, kritisiert Friedrich Ostendorf, agrarpolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Als Ursache für die Multiresistenzen gilt die zu häufige Verschreibung von Antibiotika, aber auch der massenhafte Einsatz in der industriellen Tierhaltung. Schätzungen des Gesundheitsministeriums zufolge sterben deutschlandweit jedes Jahr bis zu 15.000 Menschen an multiresistenten Keimen. Die Frage, wie man den Einsatz von Antibiotika insgesamt eindämmen kann, steht deshalb ganz oben auf der Agenda des G7-Gipfels, der Anfang Juni in der Nähe von München stattfindet. Vertrauensvoll in die Zukunft. Dann beschäftigt eine andere Frage die Weltöffentlichkeit und besonders die Leute, die für die Sicherheit beim Flugverkehr verantwortlich sind. Hacker warnen seit Jahren vor Cyberangriffen auf Passagiermaschinen. Hersteller und Airlines wiegeln ab. Doch deutsche Behörden und Piloten nehmen die Gefahr sehr ernst. Es gibt in modernen Flugzeugen eine ganze Reihe von Einfallstoren, über die Hacker in verschiedene Systeme der Maschinen vordringen können. Das sagen die Verantwortlichen. Hugo Teso heißt der Mann, der mittlerweile bei einer Berliner Datensicherheitsfirma arbeitet. Seit Jahren beschäftigt er sich damit, im Auftrag von Unternehmen in deren Rechner und Netzwerke einzudringen. Seine erste Ausbildung war indes eine andere. Teso ist Pilot mit einer gültigen Fluglizenz. Aufgrund dieser Expertise hat er sich in der Luftfahrtszene den Ruf erarbeitet, ein sehr ernstzunehmender Warner vor Sicherheitsproblemen zu sein. Vor IT-Schwachstellen in Flugzeugen, die dazu angetan sind, selbst abgebrühten Vielfliegern eine neue Form von Flugangst einzujagen. Achtung! Elektronische Flugzeugentführungen ferngesteuert vom Boden aus? Nicht mal einen Computer braucht es, hat Teso einmal demonstriert. Ein Smartphone mit einer von ihm entwickelten App namens Planesploit könnte ausreichen. Cyberterroristen könnten sich auf diese Weise oder ähnliche Weise der Steuerungssysteme bemächtigen und im schlimmsten Fall das Flugzeug abstürzen lassen. Es ist also Panik angesagt in Kreisen, die für Flugsicherheit verantwortlich sind. Vielleicht kann man diese Applikation noch ein bisschen verbessern. Also nicht einfach nur abstürzen lassen, sondern auch noch wo abstürzen lassen. Zum Beispiel über einem Regierungspalast oder so oder über einem Waisenhaus. Vielleicht kommt das auch noch. Ist das jetzt eine Anregung an Cyberterroristen, die du von hier aus startest, Werner? Oder wie sollen wir das verstehen? Das wäre ja dann schon kein Low-Level. Das wäre ja High-Level-Terrorism. Gut. Jedenfalls, wir wissen, in solchen Fällen trifft es natürlich meistens dann die normalen, einfachen Leute. Insofern kann man so etwas natürlich nur begrüßen, wenn da geforscht und das verhindert wird. Moskau, Berlin. Neu-Russland fällt aus. Moskau will keine Offensive in der Ostukraine, sondern sucht einen Ausweg. Nach Einschätzung von Herrn Christian Neff, der schreibt im Spiegel zu diesem Thema. Präsident Petro Poroschenko hat vor einem heißen Sommer gewarnt. Die Ukraine befinde sich in einem richtigen Krieg mit Russland, erklärte er diese Woche. Ich glaube, sie bereiten eine Offensive vor. Als Anlass für die martialischen Töne diente die Festnahme zweier russischer Offiziere im Osten der Ukraine. Moskau hat das wie üblich zuerst dementiert und dann die Männer schnell zu Freiwilligen erklärt. Dass die russische Führung Kämpfer in die Ukraine schickt und lügt, ist nicht neu. Das rechtfertigt jedoch nicht, von einer Offensive zu sprechen. Denn das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Moskau lenkt derzeit ein. Außenminister Sergei Lavrov sagt, dass das Separatistengebiet Teil der Ukraine bleiben solle, dass man Poroschenko unterstützen müsse. Zudem wurde das weitreichende Projekt Neurussland diese Woche offiziell abgesagt. Nun ja, das klingt ja nach einseitigem Tauwetter, wenn man das so verstehen möchte. Noch eine Meldung zum Thema Spanien. Der Spiegel bringt einen Artikel von Frau Helene Zuber, die überschreibt ihren Artikel mit Der Sumpf. Ich zitiere einen kleinen Auszug. El Fango, der Sumpf, hat Spaniens wohl bekanntester Jurist Baltasar Garzón die Korruption genannt, in der die spanische Demokratie zu ersticken droht. Jahrzehntelang wählten viele Bürger immer wieder notorisch korrupte Politiker, damit diese ihre Angelegenheiten vertreten, solange sie sich eigene Vorteile versprechen konnten und es Posten zu verteilen gab. Doch damit ist jetzt wohl Schluss. Zwar hat der amtierende Regierungschef Mariano Rajoy von der Volkspartei das Ende der Krise ausgerufen. Er verspricht in diesem Jahr fast 1 Million Arbeitsplätze zu schaffen. Wo aber soll das Jobwunder herkommen? Spanien hat keine nennenswerte Industrie. Nur 17% der Unternehmen haben mindestens 10 Angestellte. Immer noch bleiben 5,5 Millionen ohne Arbeit. Die Ersparnisse der meisten Familien sind mittlerweile aufgebraucht. Insbesondere junge Leute zieht es ins Ausland. Das heißt, es sieht wirklich nicht gut aus für die spanische, ja, sagen wir mal, Demokratie. Für die, bueno, ich finde eigentlich schon, sieht in Zukunft wieder besser aus, wenn man eben gerade das Resultat der Wahlen sich anguckt und die Leute sind eben doch nicht blöd. Das ist eigentlich der Hoffnungsschimmer, den man hier sieht nach den Wahlen. Und ich bin sicher, es steht nicht zu befürchten, dass die jetzt, wie lange fehlt noch bis zur nächsten Wahl, Parlamentswahlen am Jahresende, 6, 7 Monate, dass die im nächsten halben Jahr natürlich alles tun werden, um an der Macht zu bleiben. Aber mindestens im Falle von der PP halte ich das für ausgeschlossen. Man kann in aller Ruhe darauf vertrauen, dass in nächster Zeit noch mehr Skandale, Korruptionsskandale aufgedeckt werden. Ne? Also erst vor 2 Tagen wieder der Regierungsdelegierte in Valencia, ist jetzt der letzte Fall und das wird weitergehen und deshalb haben die nichts mehr zu bestellen. In den Rathäusern laufen ja bekanntlich jetzt in Madrid, in Sevilla, in Valencia, hier in Barcelona die Reißwölfe heiß. Da werden jede Menge Dokumente durch den Reißwolf gedreht, die kompromittierend sein könnten, was Absprachen, Verträge, Zahlungen dubioser Herkunft an Politiker, an Ratsherren und Ratsdamen betrifft. All das wird im Moment, soweit es geht, zum Verschwinden gebracht. Jemand hat mir erzählt, ganze kleine Wägelchen mit Akten und Kübel voller Papiere werden gerade beiseite geschafft, bevor die falsche Partei, eben diese Linken, jetzt in die Rathäuser kommen und dann natürlich auch die Beweise direkt finden könnten, womit sie dann die Korrupten nicht nur anklagen, sondern sie auch zwingen könnten, das gestohlene und veruntreute Geld bzw. die Gelder, die Summen zurückzuzahlen. Und das ist im Moment auch ein Thema, das ja auf der Agenda steht, würde ich mal sagen, weil gerade Podemos und auch hier Ganyem Barcelona bzw. Barcelona Kommunen haben auf ihre Fahnen den Kampf gegen die Korruption geschrieben, halten den sehr hoch und haben selber für ihre Parteimitglieder einen Ethikvertrag ausgearbeitet, den jeder Abgeordnete unterschreiben muss, bevor er überhaupt Zugang hat zu öffentlichen Ämtern. Ja, was sie nicht mehr bremsen können jetzt, da ist es einfach zu spät, ist dieser Fall Bárcenas, ne, der frühere Schatzmeister von dieser Partei. Da sind jetzt seit über 2 Jahren endlich die Ermittlungen abgeschlossen. Also wegen dieser parallelen Buchführung, sagen wir mal, der KHB von dieser Partei, die Schwarze Kasse, ne? Und die Ermittlungen sind abgeschlossen. Da wird jetzt irgendwann nächster Zeit der Prozess stattfinden gegen diesen Bárcenas. Aber dann wird, und dann wird es auch wieder in der Presse sein, werden diese Einzelheiten wieder rauskommen, inwieweit es eben natürlich nicht ein Alleingang von ihm war, sondern dass die Partei da betroffen ist. Ne? Die haben also von nur in 28 Jahren von 1990 bis mindestens, sagt der Ermittlungsrichter, mindestens bis 2080 illegal finanzieren. Und jetzt mit diesem Reißwolf da, was später passiert, ne, da das werden wir dann sehen. Und die haben also, weiß ich, mehr als 7 Millionen Euro von Unternehmern bekommen, also hauptsächlich von der Bauindustrie, die wiederum hauptsächlich Projekte der öffentlichen Verwaltung durchgeführt haben, also staatliche Aufträge bekommen haben. Und dieses Geld hat die Partei dann eben eingesetzt für Extragehälter, zum Beispiel für den Senatspräsidenten, also es wäre wie in Deutschland der Präsident vom Bundesrat, und andere öffentliche Ämter, Leute, das Geld bekommen, diese bekannten Umschläge, die Sobres, ja. Und was dazu kommt, in dieser ganzen Zeit hat die Partei eben auch ihre Wahlkämpfe finanziert, ne? Mit diesem Schwarzgeld und Wahlbetrug. Ne? Die haben sich dann dadurch eben Vorteile verschafft gegenüber anderen Parteien. Ne? Und all das wird jetzt in nächster Zeit wieder hochgekocht und in der Presse sein. Also diese Partei, die hat's verschissen, um das mal auf gut Deutsch zu sagen. Werfen wir einen letzten Blick noch schnell in die Presseabteilung im Internet der größten Tageszeitungen bzw. der uns am meisten beschäftigenden Tageszeitungen aus Deutschland. Da ist erstmal die Junge Welt, Thema Inland, von der Leyen's bester Mann, fit für den Krieg unter NATO-Flagge, neuer Wehrbeauftragter fordert mehr Geld, mehr Frauen und ein Hauptquartier für künftige EU-Armee. Wir wollen den Bruch mit dem Kapitalismus. Ein Demonstrant in Berlin ist für das Blockupy-Bündnis kein Rückzug aus Frankfurt am Main. Da gibt es ein Gespräch mit Hanna Eberle in der Jungen Welt. Beschäftigten droht ein Alter in Armut. Im Einzelhandel laufen in verschiedenen Bezirken Tarifverhandlungen. Es gab ein schnelles, aber unzureichendes Angebot. Dann ein breites Bündnis kämpft weiter gegen Endlagerschacht Konrad. Die Menge der dort eingebrachten Atomrückstände soll nach Plänen der Bundesregierung verdoppelt werden. Es geht ohne Atomkraft. Wirtschaftsforscher meinen, Stromversorgung nach AKW-Abschaltung ist sicher mit alternativen Ressourcen. Schauen wir in den Spiegel, gucken wir mal, was da gekocht wird. Thema Politik, Deutschland erstmal. Diplomatischer Eklat, Moskau weitet Einreiseverbot auf weitere Deutsche aus. Da sieht man ein Sorgengesicht von Daniel Cohn-Bendit, der schaut da voller Sorgen in eine düstere Zukunft für sich und die Seinen. 89 EU-Politiker sollen betroffen sein. Medienberichten zufolge gibt es eine russische Liste mit Einreiseverboten. Darauf stehen demnach auch mindestens 7 Deutsche. Pfui Teufel, so böse sind die Russen. Was haben die denn erwartet, dass sie sagen, kommt rein, quatscht hier mit den Leuten, verbreitet eure NATO-Propaganda in unserem Land. Herzlich willkommen, wir küssen euch die Socken. Also, eigentlich ein normaler Vorgang unter Feinden, sich gegenseitig die Einreise zu verwehren. US-Militärbasis, Bundesanwalt prüft Rammsteins Rolle im US-Drohnenkrieg. Da wird er aber nicht weit kommen. Das klingt immer so toll. Bundesanwalt prüft Rammsteins Rolle im US-Drohnenkrieg. Dann sieht man ein Foto von US-Militärflugzeugen und Drohnen, die in Rammstein auf der Piste stehen. Dann heißt es, die deutsche US-Basis Rammstein spielt eine zentrale Rolle im Drohnenkrieg der Amerikaner. Nun untersucht die Bundesanwaltschaft nach Spiegelinformationen, ob Aktivitäten auf dem Stützpunkt gegen das Völkerrecht verstoßen. Und so weiter und so weiter. Das wird, meine Damen und Herren, das sage ich Ihnen jetzt schon mal, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, absolut folgenlos sein. Wir sagen es hier und werden es vielleicht nächstes Jahr nochmal sagen und in 8 Monaten nochmal. Die Bundesanwaltschaft ermittelt mögliche Verstöße gegen Menschenrechte. Mittlerweile sind dann wieder ungefähr 8.000 bis 9.000 Drohneneinsätze geflogen worden mit den entsprechenden Dutzenden, Hunderten oder vielleicht sogar Tausenden zivilen Opfern, die unschuldig sind. Und die deutschen Richter suchen und suchen und prüfen und prüfen. Geheimdienstreform, Union sperrt oberste Datenschützerin aus. Die Bundesdatenschutzbeauftragte Vosshoff hat die geplante Verfassungsschutzreform nach Spiegelinformationen für verfassungswidrig eingestuft. Die Union will die Kritik nicht hören und verhinderte einen Auftritt der Christdemokratin. Ho, ho, ho. Okay, dann, die Taz kommt mit einer programmatischen, mit einem Aufruf fast ins Internet. Weg mit der Ehe, Kommentar, Ehe für alle. Den Staat geht es ein Scheißdreck an, wen jemand liebt. Deshalb muss die Ehe abgeschafft werden und nicht ausgeweitet. Und dann gibt es jede Menge Berichte zum Thema, was machen wir eigentlich mit der Ehe. Da werden die Schwulen aber böse sein. Die haben gerade die Ehe so schön erkämpft und können jetzt heiraten und Riesenpartys schmeißen. Und jetzt kommen die Leute aus der Taz und sagen, die Ehe ist doch Quatsch. Na gut, No-Spy-Abkommen mit den USA. Merkel weist Lügenvorwurf zurück, schreibt die Taz. Wusste Bundeskanzlerin Merkel, dass die USA kein No-Spy-Abkommen wollten und hat trotzdem falsch informiert? In einem Interview bestreitet sie das. Nachzulesen in der Taz. Den Wert der Demos nicht vergessen. Die Eltern des 2001 erschossenen Carlo Giuliano rufen dazu auf, beim G7-Gipfel in Elmau zu demonstrieren. Entscheidend sei nur wie. Dazu ein längerer Bericht in der Taz. Und damit verlassen wir die Internetseiten und den Katastrophenblock. Das war's, meine Damen und Herren, vom heutigen 30. Mai. Nächste Woche werden wir schon im Juni sein. Und jetzt soll's doch ein bisschen fetzen mit Fehlfarben. Kinder im Garten, alle singen gleich. Neues Hemd, neue Namen. Alles dreht sich im Kreis und du kannst nicht mehr schlafen. Das ist Heimweh, ich weiß. Geerbt ist der Garten und die Blumen stehen reich. Kranz für die Toten,

im Nou Camp hier werden also aufeinandertreffen der Barça und Bilbao. Dann kommen die Nationalisten von hier und die Nationalisten aus dem Baskenland mit ihren Landesfähnchen und so. Das einzig Positive an der Geschichte ist, da gehe ich heute Morgen, wie ich hierher kam, am Rathaus vorbei, ne, denk so drüber nach, über das Rathaus, und na, obwohl die Ada Colau gewonnen hat, sah das von außen genau gleich aus wie immer, ne? Und dann denke ich so drüber nach und plötzlich werde ich aufgeschreckt durch ein Pfeifkonzert, und dann sehe ich so kartoffelmäßig gekleidete Leute mit dem schwarz, mit dem weiß-roten Trikot von Bilbao, mit ihren Trillerpfeifen. Die haben sie also schon mitgebracht. Die Katalanen werden natürlich auch ihre Trillerpfeifen mitnehmen ins Stadion. Und da wird es ein höllisches Pfeifkonzert geben, wenn, also das ist der Königspokal, der da ausgespielt wird, wenn dann am Ende dieser Königspokal übergeben wird an den Sieger. Und dazu dann die spanische Nationalhymne gespielt wird. Also das wird ein schönes Spektakel. Das leider, leider pfeifen die eben nicht gegen ihren eigenen Nationalismus, sondern nur gegen den spanischen. Aber ich hoffe, dass es trotzdem ein schönes Spiel wird. Das zweite Buch, das ich vorstellen möchte, ist ein Buch zum Thema Börsen und Finanzen. Ganz zum Schluss im Niemandsland. Der Autor heißt Volker Handen. Die Psychotrader oder die Psychotrader aus dem Innenleben eines kranken Finanzsystems. Ein Insider erzählt. Erschienen im Westend Verlag in Frankfurt, 256 Seiten, 19,99 €. Ein Wertpapierhändler beschreibt den Finanzmarkt als Dschungel. Sparer werden ausgeplündert, Banken und Spekulanten von der Politik geschützt. Er ist nur eine kleine Nummer im globalen Finanzmonopoly, aber auch die Kleinen können manchmal Großes vollbringen. Volker Handen ist Daytrader, einer von tausenden Glücksrittern im globalen Börsencasino, die auf eigene Rechnung ihre Chance suchen gegen die Handelsroboter der Großinvestoren. Mensch gegen Maschine und Maschine gewinnt. Ein wirklich schöner Sieg für mich, erinnert sich Handen an einen der seltenen süßen Triumphe. Handen ist ein einsamer Jäger und jetzt hat der Frankfurter Wertpapierhändler etwas getan, das vielen in der Branche nicht gefallen wird. In einem Buch gewährt er einen seltenen Einblick in die Finanzwelt, wie sie wirklich ist. Ein krankes System, das unfair ist und obskur, in dem das Recht des Stärkeren gilt und das darauf ausgerichtet ist, die Bürger zu plündern, damit sich Banken und Börsen bereichern können. Ein System, das von Manipulation und Betrug befallen ist und trotzdem von der Politik geschützt wird. Die Behauptung, eines der Thesen, der Aktienmarkt sei eine zuverlässige Säule für die Altersvorsorge, sei vorsätzliche Volksverdummung, findet Händen. Die Politik spiele den Schäferhund, der die Herde in die Arme ihrer Schlechter treibe. Der Mann war bereits im Geschäft, als sich der Computerhandel nach heutigen Maßstäben noch in Zeitlupe abspielte. Heute werden Milliarden in Nanosekunden um den Globus geschickt. Eines aber habe sich in all den Jahren nicht geändert, sagt Handen. Das Finanzsystem ist eine gigantische Umverteilungsmaschine, nur die Dimensionen nehmen zu. Der Kuchen, der an den Börsen verteilt werde, sei das Geld des kleinen Mannes. Und immer mehr Profiteure essen mit. Die schaufeln das Geld unwissender Sparer, die ihr Geld in Riester-Produkte, Fonds und Lebensversicherungen stecken, bis hin zu Großspekulanten, Banken und den Börsen selbst. Über versteckte Gebühren, Managemententgelte und Gewinnbeteiligungen werde Geld abgezweigt, das den Lebensabend der Anleger finanzieren soll. Klingt sehr vielversprechend. Ich habe Auszüge im Internet gelesen. Ich finde es spannend. Also, Leute, wer sich dafür interessiert, ran an dieses Buch. Tschüss, Werner. Schönes Wochenende. Alles Gute. Tschüss und noch einen ganz schnellen Blick auf die nächste Woche. Also wie gesagt, heute Abend Pokalendspiel hier, dann am Montag in Deutschland Rückspiel KSC gegen HSV, also dann werden wir sehen, ob es endlich soweit ist, dass der HSV absteigt. Dann 2. Juni, wem das was sagt, das Datum 2. Juni, der soll selber drüber nachdenken. Dann am 5. Juni Am Freitag läuft wieder mal ein Ultimatum ab, das die Europäische Union Griechenland gestellt hat. Wir werden sehen, ob sie dann zurande kommen oder nicht. Es könnte sein, dass sich, weil dann am nächsten Wochenende dieser G7-Gipfel stattfindet, dass dann die Merkel eben es doch schafft, den Schäuble auf Linie zu bringen und dass der ein bisschen nachgibt. Der Schäuble ist ja der eigentliche Hardliner. Ne? Ja, und dann nächste Woche der Gipfel Samstag, Sonntag und einen Tag vorher nochmal Fußball im Berliner Olympiastadion, Juve gegen Barca, da geht's dann um die Champions. Egal ob mit Rapper, machen Sie es gut, meine Damen und Herren, verbringen Sie ein wunderschönes Wochenende, werden Sie froh, glücklich und reich. An Erfahrung und an positiven Gefühlen natürlich. Tschüss, Agur. Die heutige Niemandsland-Sendung wird ab nächste Woche im Podcast sein unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Agur. Yeah. Lass nicht nach. Zieh dein Hemd aus Moses an die Ruder, lass nicht nach. Kratz den Dreck raus, häng nicht nach. Du musst nur dran glauben und wir alle, die was taugen, fegst so bald im großen Saal. Zieh dein Hemd aus Moses an die Ruder. Lass nicht nach. Press den Saft raus, stampf das Fass. Hol das Kind rein, mach das Holz klein und stampfe, bis es passt. Zieh dein Hemd aus Moses, mach das Dach fest, lass nicht nach. Contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Compañero, compañera, amigo de la revolución, el cambio comienza acá en la radio, sobre todo en Niemandsland, a cargo de su comandante Dave. 91.4 en contrabanda. Historia o suerte, hasta siempre, papito.